Okay, let's turn in Nehemiah chapter 8. Schlagen wir Nehemia Kapitel 8 auf. And let's turn to 1 Corinthians chapter 16. Und dann auch 1. Korinther 16. Okay, let's begin. Fangen wir an. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Since the board had the idea of buying the building. Nachdem der Vorstand die Idee gehabt hat, das Gebäude zu kaufen. My prayer has been that we would not own the building one day before or one day after God wanted us to. War mein Gebet immer, dass wir das Gebäude nicht einen Tag davor oder einen Tag danach besitzen, genau an dem Zeitpunkt, wo Gott das möchte. And if the reason that we bought the building on Wednesday. Und wenn der Grund, dass wir das Gebäude am Mittwoch gekauft was haben, to bring us to this very text today, war dieser war, dass wir jetzt zu diesem genau diesen Text kommen heute. Then great is the wisdom of God. Dann ist die Weisheit Gottes einfach wunderbar. As we look at Nehemiah chapter 8, verse 18, wenn wir jetzt Nehemia 8, Vers 18 ansehen, it says this. Steht da. He read from the book of the law, this is Ezra, the law of God daily. Da steht, und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor. From the first day to the last day. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. And they celebrated the feast 7 days. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang. And on the 8th day there was a solemn assembly. Und am 8. Tag war die Festversammlung. According to the ordinance. Nach der Vorschrift. Now the word assembly. Und diese Versammlung. In the German, it's Festversammlung. In the English, it's solemn assembly. I looked it up in the Hebrew, and dieses Wort Festversammlung, das habe ich im Hebräischen mir angeschaut. It's a sober day. Das ist ein sehr ernster Tag. Within the context of the festival. Im Zusammenhang oder eingebettet in dieses Festival. Yeah, it's the festival was a celebration of the goodness of God. Es ist ein Fest, ein langes, wo man die Güte Gottes feiert. And on this 8th day, the assembly met together for some sober words. Und an diesem 8. Tag hat sich die Versammlung getroffen für einige ernsthafte Worte. And that's where we are today. Und das sind wir heute. We own this building. Uns gehört dieses Gebäude. And we have a great opportunity. Und wir haben eine großartige Möglichkeit. But now, just keep your finger there and turn to 1 Corinthians 16. We'll go right back to Nehemiah 8. Lasst euren Finger dort und wir gehen jetzt zu 1. Korinther 16 und dann kommen wir gleich wieder zurück. Paul says in verse 8 of 1 Corinthians 16. 1. Korinther 16, Vers 8. But I will remain in Ephesus until Pentecost. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. For a wide door for effectual service has opened to me. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. And there are many adversaries. Und der Widersacher sind viele. We now possess this building. Uns gehört jetzt dieses Gebäude. This building will either be an amazing blessing. Und dieses Gebäude wird jetzt entweder ein großartiger Segen sein. Or it will divide our church. Oder es wird unsere Gemeinde teilen. Two people have said to me this week. Zwei Leute haben diese Woche zu mir gesagt. Said to us. Oder zu uns. One person directly and someone else to someone else. Eine Person hat es direkt gesagt und die andere über zwei Ecken. They were nervous about the building. Sie waren irgendwie nervös über dieses Gebäude. Okay, they were nervous about the building. Sie waren nervös dieses Gebäudes wegen. Each of them, weil jeder von ihnen, have just come out of a church, sind gerade aus einer Gemeinde herausgekommen, building, die ein Gebäude gekauft and haben had a church split within 1 year of buying the building. Und hatten eine Gemeindespaltung innerhalb eines Jahres um der Zeit, wo sie das Gebäude gekauft haben. Because a great door has opened to us. Weil sich eine große Türe geöffnet we hat can für do uns. So much with this building. Wir können so viel damit machen. I was looking across the street at that video shop over there. Und ich habe da über die Straße geschaut auf dieses Videogeschäft. We can buy that building in less than 7 years. Wir können dieses Gebäude kaufen in weniger Make als 7 Jahren. Make it into a Christian bookstore over there. Und ein christliches Buchgeschäft draus machen. If we go downstairs, wenn wir runtergehen, and we increase by 200-300 people, und wir wachsen noch 200 oder 300 Leute mehr, and there's a couple of one or two big givers in there, und da sind vielleicht ein paar große Geber drin. We can buy that building over there, put a Christian bookstore. Wir können das da drüben auch kaufen und ein christliches Buchgeschäft. I was walking around with the Latinos this morning through the building. Und ich bin mit den Latinos heute Morgen durch das Gebäude gegangen. We came outside and they said, you know, we're going to outgrow this soon. Und die sind draußen gestanden und gesagt, nee, wir werden da bald zu groß werden. And then they looked across the street at that other building. Und haben rübergeschaut auf die andere Straßenseite. They said, how much does that one cost? Sagt, wie viel kostet denn das? I don't know, I'll ask. Ich weiß nicht, mal fragen. God can do so much. Gott kann so viel It's machen. It's just unbelievable the opportunity that is before us. Es ist unglaublich die Möglichkeit, die vor uns liegt. But don't underestimate the adversaries. Aber unterschätzt nicht den die Widersacher. Now look at chapter 9. Und schauen wir auf Kapitel 9. The Levites are going to pray. Also Nehemia 9. And they're going to emphasize the greatness of God. Die Leviten werden beten und sie werden die Güte Gottes betonen. Verse 6, you alone are the Lord. Vers 6, du Herr bist es, du allein. You have made the heavens. Du hast die Himmel gemacht. A few lines lower. You give life to all of them. Du machst alles lebendig. Verse 7, you are the Lord God. Vers 7, du bist es, Herr Gott. Verse 8, you found the heart of Abraham faithful. Vers 8, du hast Abrahams Herz treu vor dir erfunden. Verse 9, you saw the afflictions of our fathers in Egypt. Vers 9, und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen. Verse 10, then you performed signs and wonders against Pharaoh. Vers 10, und du hast Zeichen und Wunder getan an dem Pharao. Verse 11, you divided the sea before them. Und du, Vers 11, hast das Meer vor ihnen gespalten. Verse 12, you led them day by day with a pillar of fire. Vers 12, und in einer Wolkensäule hast du sie bei Tag geleitet. Verse 13, you came down from Sinai. Vers 13, und auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen. Verse 15, you provided bread. Vers 15, und Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. And on and on. Und so weiter. And then they acted arrogantly in verse 16. In Vers 16, und dann haben sie vermessen gehandelt. But in verse 17, you gave them forgiveness. Vers 17, aber du hast ihnen vergeben. God was doing so much. Verse 19, you did not forsake them. Vers 19, Gott hat so viel gemacht und du hast sie nicht verlassen. Verse 18, you brought them out of Egypt. Vers 18, du hast sie aus Ägypten herausgeführt. Verse 20, you gave them a good spirit. Vers 20, du hast ihnen einen guten Geist gegeben. Verse 22, you gave them kingdoms. Vers 22, und du hast ihnen Königreiche Verse gegeben. 23, you gave them numerous sons. Vers 23, du hast ihnen zahlreiche Söhne gegeben. Brought them into Canaan. Und hast sie nach Kanaan gebracht. In verse 25, und Vers 25, you gave them cities. Du hast ihnen Städte gegeben. And food. Und Essen. And it says, fruit trees in abundance. Und Obstbäume in Menge. So they ate. Und sie aßen. They were filled and grew fat. Sie wurden satt und fett. So forget about those diets. Und vergesst jetzt diese Diäten. I've decided it's not the will of God anymore. I'm just going to eat and eat. Ich habe jetzt beschlossen, das ist nicht der Wille Gottes. Ich werde einfach essen. And look at the next part. And they reveled in the greatness and they reveled in your great goodness. Und der nächste Teil, da heißt es, und sie ließen es sich wohl sein durch deine große Güte. It's like they just took a hot sauna, a hot whirlpool in the goodness of God. Sie haben sich einfach gebadet, so wie im Whirlpool in der Güte Gottes. It was amazing. God was pouring his goodness on them. Es war unglaublich. Gott hat seine Güte einfach ausgegossen über ihnen. It was all him. Es war alles er. We could write this about ourselves. Wir könnten das auch über uns selbst schreiben. It was the Lord. Es war der Herr. Rob and Mary met way back in 1977. They got married in 1981. Rob und Mary haben sich getroffen und haben geheiratet in 1981. It was you, Lord, that brought them together. Das warst du, Herr, der sie zusammengebracht hat. Just two kids in New Jersey. Einfach zwei junge Leute in New Jersey. It was you, Lord, who put on their hearts to go to Austria. Das warst du, Herr, dass du ihnen aufs Herz gelegt hast, nach Österreich zu gehen. It was you, Lord, who provided. Das warst du, Herr, der du alles zur Verfügung gestellt hast. It was you, Lord, who brought people. Und du, Herr, hast die ganzen Leute gebracht. Lord, you led them all the way through. Herr, du hast sie einfach durch alles durchgeführt. From Fasangasse, von der Fasangasse, Antongasse, zu der Antongasse, Tibergasse, zu der Tibergasse, zu Forusgasse, und Forusgasse, zu Krihubergasse, Krihubergasse, zu Kenyongasse, Kenyongasse, zu Lebgasse, zu Lebgasse. And 21 years later, und 21 Jahre später, we got the keys to the building. Haben wir die Schlüssel zum Gebäude. We own it. Es gehört uns. You did this. Du hast das gemacht. You did this, Lord. Du hast das gemacht, Herr. This was not us, this was you. Das waren nicht wir, das warst du. And we could tell everybody's story. Und wir können die Geschichte von jedem erzählen. The story of Gabi Philipp, how she ran from Romania. Die Geschichte von Gabi Philipp, wie sie aus Rumänien geflüchtet ist. Wie sie durch die Wälder gelaufen ist und angeschossen wurde oder verfolgt wurde von den Polizisten. Und es geschafft hat und nach Österreich gekommen ist und Teil der Gemeinde geworden ist. Und sie ist am Vorstand. Ihr Mann. Everybody's story. We could write a book. Und die Geschichte von jedem. Wir könnten ein ganzes Buch schreiben. Look what it says now. Und schaut, was da steht. Verse 35. Vers 35. But they in their kingdom, in their own kingdom, sie aber trotz ihres Königreiches, with your great goodness which you gave them, und trotz der Fülle deiner Güter, die du ihnen gegeben, with the broad and rich land, und trotz des weiten und fetten Landes, which you set before them, das du vor sie gelegt hattest, did not serve you. Sie haben dir nicht gedient. Wow. Wahnsinn. Our purpose statement is to serve the purpose of God in our generation with joy. Unser Mission Statement, das heißt, dem Zweck Gottes in unserer Generation zu dienen. And Satan wants to rob our joy. Und Satan möchte unsere Freude uns rauben. And I tell you, turn now with me to 1 Peter chapter 5. Und bitte schlagt jetzt mit mir 1. Petrus Kapitel 5 auf. If we've ever been targeted by the devil, wenn wir schon jemals angegriffen worden sind vom Teufel, we are now targeted. Dann werden wir jetzt angegriffen werden. If the devil has ever met and talked about our church that we were a threat, wenn der Teufel sich jemals mit ihm getroffen hat und über unsere Gemeinde gesprochen hat, dass wir eine Bedrohung sind, dann spricht er jetzt. Now look at this verse. Und schaut euch diesen Vers an. 1 Peter chapter 5. 1. Petrus 5. And verse 6. Therefore humble yourself under the mighty hand of God. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. That he may exalt you at the proper time. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Not your time, not my time. Nicht meine Zeit oder God's deine time. Zeit, sondern Gottes Zeit. Casting all your anxiety on him. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Because he cares for you. Denn er ist besorgt für euch. Have you ever come to the place where you've cast all your anxiety on him? Seid ihr jemals an einen Platz gelangt, wo ihr alle eure Sorge auf ihn geworfen habt? Have you ever sat down in your living room? Hast du dich jemals in deinem Wohnzimmer hingesetzt? And taken a piece of paper? Und ein Papier in die Hand genommen? And listed all of your anxiety? Und alle deine Sorgen aufgeschrieben? Everything you can think of that makes you afraid. Alles, woran du denken kannst, was dich beängstigt. All of your anxiety. All deine Ängste. And then one by one bring them to the Lord. Und dann eins nach dem anderen es zum Herrn zu bringen. On your knees. Auf deinen Knien. And then fold the piece of paper. Und dann falte das Papier. And say, Lord, und sag, Herr, these are the things that I fear. Herr, das sind die Dinge, vor denen ich mich fürchte. Then go into your bathroom. Und dann geh zu deinem WC. Take a match. Und nimm einen Streichholz und zünde das Papier an. And drop it in the toilet. Und wirf das ins WC. And say to God, und sag zu Gott, they are yours, die gehören dir, not mine. Nicht mir. Casting all our anxiety upon the Lord. Wirf all deine Sorgen auf den Herrn. Because he cares. Denn er ist besorgt. Look at verse 8. Für euch. Vers 8. Be of sober spirit. Seid nüchtern. This is the same understanding of the assembly. Und das ist dasselbe Verständnis, right? Wie der von der Versammlung. This was a sober meeting on the eighth day. Das war ein nüchternes Treffen am it achten Tag. End of the celebration. Es war das Ende dieser Feier. This is the text that God has given us for this day. Und das ist der Text, den Gott uns für diesen Tag gegeben hat. I don't believe it's a coincidence. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Be of sober spirit. Seid nüchtern. Be on the alert. Wacht. Now, if I was a watchman in a war, also wenn ich jetzt ein Wächter in einem Krieg wäre, and I had binoculars and I was on watch, und ich hätte diese Ferngläser und ich bin jetzt da auf meinem Wachposten, two things, I should be sober and alert. Zwei Dinge, ich sollte nüchtern und wachsam sein. Now, if I was watching for about 3 months and there was nothing out there, Na, wenn ich jetzt schon 3 Monate schaue und es passiert einfach nichts. I might be tempted to pull a little vodka out of my jacket maybe and take a couple swigs. Dann bin ich vielleicht versucht, einen Wodka aus der Jacke rauszuziehen und da ein paar Schlucke zu trinken. I wouldn't be sober anymore. Dann wäre ich aber nicht mehr nüchtern. Hey, what's that? Hey, was ist denn das? I'd be intoxicated. Dann wäre ich schon I might be berauscht. Alert. Ich bin vielleicht noch immer wachsam, but not sober. Aber nicht mehr nüchtern. Or I could be sober, oder ich könnte nüchtern sein, but not alert. Aber nicht wachsam. God's calling us to be both. Aber Gott ruft uns beides zu sein. Not to be intoxicated by another spirit. Nicht durch einen anderen Geist berauscht zu sein. A spirit of anxiety. Einen Geist von Ängstlichkeit. Now watch. Und schaut euch das an. Be sober, be alert. Seid nüchtern, wacht. Your adversary, euer Widersacher, the devil, der Teufel, Diablos, Diabolos, the accuser of the brethren, der Ankläger der Brüder. When Diablos is used, it's used because he is the accuser. Wenn das Wort Diabolos verwendet wird, dann ist es, weil er der Ankläger ist. Our adversary. Unser Widersacher. T.E.G. has an adversary. T.E.G. hat einen Widersacher. He's called Diablos. Er nennt sich Diabolos. He prowls around like a roaring lion. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. I checked the Greek grammar. Und ich habe mir die griechische Grammatik and the angeschaut. Word prowl means this. Und dieses Wort umhergehen bedeutet it means as I am telling you this, das heißt, dass während ich dir das sage, it is happening. Passiert es schon. So as I speak, the devil prowls around somewhere. Also während ich spreche, da geht der Teufel irgendwo umher, seeking someone to devour. Und sucht, wen er verschlingen kann. This word seeking, und dieses Wort suchen, is repetitious, continual action. Ist so ein sich wiederholende Tat, Handlung. So as I speak, also während ich spreche, the devil is actively roaming about, geht der Teufel aktiv umher, like a lion, wie ein Löwe, constantly seeking someone he can swallow, und sucht ständig nach jemanden, den er verschlingen kann. This is the word here. Und das ist das Wort hier. Same word Jesus said, you strain at a gnat, but you swallow a camel. Genauso wie Jesus gesagt hast. You strain at a gnat. You strain a gnat. You strain. Also du fängst eine Mücke. Yes, and you swallow a camel. Aber du schluckst ein Kamel. Yeah. And this idea of the devil. Und diese Idee vom Teufel. It is to swallow us whole. Das ist uns als Ganzes zu verschlingen. Just to consume, like, uns einfach zu verschlingen. Like, what happened to that person? Und was passiert mit dieser Person? They were devoured by the devil. Sie wurden einfach verschlungen vom Teufel. And he comes in, und er kommt herein, through these anxieties, durch diese Ängste, of every kind, von jeder Art. He wants to intoxicate us. Er möchte uns berauschen. Through fear. Durch Angst, through jealousy, durch Eifersucht. And these are the things that threaten us in the next year. Und das sind die Dinge, die uns bedrohen im nächsten Jahr. We have to renovate this building. Wir müssen dieses Gebäude renovieren. And it is like we are coming across the Jordan River. Das ist so, wie wenn wir über den Jordan hinübergehen würden. We've come through the wilderness. Wir sind jetzt durch die Wüste gekommen. Moses is dead. Moses ist tot. Joshua is now the leader of the host, or the leader. He's leading Israel. Und Josua ist jetzt der Israel führt. And Joshua is walking around in Joshua chapter 5. Und in Josua Kapitel 5, also Josua geht herum. And he sees this guy. Und er sieht diesen Mann. He walks over to him. Er geht zu ihm hin. He says, "Hey." Und er sagt, hey. Are you with us or are you against us? Bist du mit uns oder gegen uns? And the man says, der Mann sagt, I have come to be the captain of the host. Ich bin gekommen, um der Kapitän des Heeres zu sein. Take your shoes off, Joshua. Ziehe deine Schuhe aus, Joshua. You're on holy ground. Du bist auf heiligem Boden. It was the Lord himself. Es war der Herr selbst. Jesus is leading us. Jesus führt uns. 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther 2:14. He always leads us in triumph. Er führt uns immer in den Triumph. It is not his will. Es ist nicht sein Wille. That this church ever divides. Dass sich diese Gemeinde jemals spaltet. People can leave, but this church is one church. Die Leute können gehen, aber people can go where they'd like to go. Wo sie gern hingehen möchten, aber diese Gemeinde ist eine Gemeinde. Satan likes to divide. Und Satan liebt es zu spalten und zu trennen. Jesus will lead us in victory. Und Jesus wird uns in den Sieg führen. And by next December we'll be celebrating one year of having this building. Und im nächsten Dezember werden wir dann feiern ein Jahr, dass wir dieses Gebäude haben. Together. Zusammen. Jesus is in our midst. Jesus ist in unserer Mitte. But when they crossed over the Jordan River, aber wie sie über den Jordan drüber gegangen sind, it was time to celebrate. War es einfach Zeit zu they feiern. Were now over the Jordan in the promised land. Sie waren jetzt über den Jordan drüber im verheißenen Land. Although some of the promised land was on the other side. Obwohl einiges vom verheißenen Land war auf der anderen Seite. But the main body of the promised land was on the west side of the Jordan. Aber der größte Teil vom verheißenen Land war auf der Westseite des Jordans. Und Gott hat den Fluss geteilt. Und sie haben die Gegenwart Gottes hinübergetragen und Wunder sind passiert. What do you think is before them? Und was glaubt ihr steht vor denen? Jericho. Jericho. A powerful city. Eine mächtige Stadt. Wow. There'll be a Jericho before us. Es wird auch bei uns ein Jericho geben, this building project is our Jericho. Dieses Gebäudeprojekt ist unser Jericho. We've come right through the Jordan. We've seen God do miracles. Wir sind durch den Jordan gegangen und wir haben gesehen, wie Gott Wunder getan hat. The money that came in was a miracle. Das Geld, das hereingekommen ist, war ein Wunder. The fact that the owner went down was a miracle. Die Tatsache, dass der Besitzer mit dem Preis runtergegangen ist, war ein Wunder. Es waren einige von diesen Wundern. Presence of God has brought us here. Die Gegenwart Gottes hat uns hierher a great door has opened, gebracht. Eine große Tür hat sich geöffnet. Many are the adversaries. Aber viele Widersacher gibt this es. Renovation can become an adversary. Und diese Renovation kann ein Widersacher werden. It can divide this church. Das kann auch diese Gemeinde schon zerspalten. But what did God say? Aber was hat Gott gesagt? He said to Joshua, send the warriors. Er hat zu Josua gesagt, schick die Krieger. 7 priests and 7 trumpets. 7 Priester und 7 Trompeten. Take the ark, the presence of God. Nimm die Arche, die Gegenwart Gottes, and, die Bundeslade. And march around the city. Und geh durch die Stadt oder um die Stadt herum. And in Joshua chapter 6 verse 10. Und Josua 6 Vers 10. God said and don't say one word. Sagt Gott und sagt kein einziges Wort. Don't let one word come out of your mouth. Lass nicht ein einziges Wort aus deinem Mund herauskommen. So they marched around the city. Also sind sie um die Stadt herumgegangen. And they came back. Und sind zurückgekommen. He said, do it again the next day. Und er hat gesagt, mach das morgen noch einmal. Don't let one word come out of your mouth. Und lass nicht ein Wort aus eurem Mund herauskommen. They did it again. Haben sie es wieder gemacht. Third day. Am dritten fourth Tag. Day. Vierten fifth Tag. Day. Fünften. Sixth day. Sechsten Tag. Seventh day. Now go around 7 times. Und diesmal hat er gesagt, jetzt geht 7-mal rundherum. And don't open your mouth, everybody be quiet. Und öffnet nicht euren Mund, jeder soll still sein. What is this a picture of? Wovon ist das ein Bild? We are going to take this land in rest. Wir werden dieses Land in Ruhe einnehmen. There's not going to be any anxiety in this warfare. Es wird da keine Angst in diesen Kampf geben. And this is what the devil wants to bring in. Und das ist das, was der Teufel hereinbringen möchte. He wants to intoxicate. Er möchte berauschen. With fear, with jealousy. Mit Eifersucht. Being offended. Beleidigt zu sein. Every possible projection we can receive. Jede Projektion, die nur möglich ist, die wir annehmen können. And listen to me. Und hört mir zu. And then verbalize. Und dann auch verbalisieren. Verbalisieren. Everything the devil projects in my brain, alles, was der Teufel in mein Gehirn hineinprojiziert, sage ich einfach zu jemandem. And this is why I believe he said, don't say a word. Und ich glaube, dass deshalb er gesagt hat, sag kein Wort. Can you imagine these guys are walking around Jericho? Könnt ihr euch vorstellen, sie gehen um Jericho herum? And everyone can talk. Und jeder kann reden. Wow, look at that guy. Hey, schau dir diesen Mann an. Head like an elephant. Der hat so einen Kopf wie ein Elefant. People are huge. Diese Leute sind wirklich riesig. Look at the size of those swords. Und schaut euch die Größe von diesen Schwertern an. Look at the size of these walls. Schaut euch diese Mauern an. They would have talked themselves right out of a victory. Die hätten sich selbst aus dem Sieg herausgeredet. The devil would have swallowed the whole army up. Der Teufel hätte die ganze Armee aufgegeben. The whole army would have been intoxicated with fear. Die ganze Armee wäre berauscht gewesen mit Angst. We're going to attack that city. Diese Stadt sollen wir angreifen? We walked in. Shut up. Everybody shut up. Alle seid still. I don't want to hear one person say one word. Ich möchte nicht hören, dass nur eine Person ein Wort sagt. I don't want one, and this is what we talked about last week, Ephesians 4:29. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen, Epheser 4:29. We made an agreement. Let's not let anything unwholesome come out of our mouth. Wir haben übereingestimmt, dass nicht eine schlechte Sache aus unserem Mund herauskommen soll. The devil wants us to murmur. Der Teufel möchte, dass wir uns beklagen. Remember, complain. Beschweren. Yeah. You know, what are they gonna do? You know, look at all the work. You know, what are we gonna start? And what architect are we gonna have? And and what about? What is? See, this is exactly what God doesn't want. Also diese ganzen Fragen, na, was werden wir machen, welche Architekten werden sie nehmen und wie soll das überhaupt gehen? The devil wants us to talk about all we can't do. Das ist genau das, was der Teufel möchte. Er möchte, dass wir über alles reden, was wir nicht tun können. Ich habe gesehen, dass, wie wir eben hierher gezogen sind. I said, if someone else tells me what I can't do, I am gonna scream. Wenn mir jetzt noch irgendjemand sagt, was ich alles nicht tun kann, dann werde ich zum Schreien anfangen. Das sind einfach nur Projektionen vom Teufel. Und das kann passieren, und das kann passieren. Just tell somebody. Sag einfach jemand anderem. I'm going to close with this. Ich werde jetzt mit dem schließen. If we don't bring our cares to the Lord, wenn wir nicht unsere Sorgen dem Herrn bringen, do you know where you're going to bring them? Wisst ihr, wo wir sie hinbringen werden? To someone who doesn't need them. Zu jemand, der sie nicht braucht. And someone who can't handle them. Und jemand, der damit nicht umgehen kann. It's one thing to go for help. Es ist eine Sache, wenn wir wohin gehen, um Hilfe zu kriegen. It's another thing to poison somebody. Aber es ist eine andere Sache, jemand anderen zu vergiften. Mit den Gedanken des Teufels. Remember, he's after every one of us. He wants to consume every one of us. Und erinnert euch, er ist hinter jedem von uns her und er möchte jeden von uns einnehmen. He wants to. He's roaming around at this moment. Er geht in diesem Moment umher. Seeking to devour somebody. Und sucht jemanden, den er verschlingen kann. And all of us have experienced. Und alle von uns haben erlebt diese Sorge, diese Angst, die deine Seele total einnehmen kann. But we have a great God. Aber wir haben einen großen Gott. Humble yourself before a mighty God. Demütige dich vor einem mächtigen Gott. Get on your knees. Geh auf deine Knie. Go somewhere. Geh wohin. Take a piece of paper. Nimm ein Stück Papier. And write out your anxieties. Und schreib all deine Sorgen auf. And give them to God. Und gib sie Gott. Don't give them to somebody else. Gib's nicht jemanden anderen. Give them to God. Sondern Gott. If you give them to somebody else, wenn du sie jemanden anderen gibst, the power, life and death is in the power of the tongue. Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. You will destroy someone else. Wir werden jemand anderen zerstören. And you'll begin talking about something und du wirst that anfangen, you cannot emotionally handle. Du wirst anfangen, über etwas zu reden, was du selbst nicht emotional wirklich, wessen du nicht Herr bist. Amen. Amen. Jesus is going to lead us in triumph. Jesus wird uns in den Sieg führen. If we humble ourselves before him. Wenn wir uns demütigen vor ihm. And we're going to renovate this place. Wir werden diesen Platz renovieren. We're going to see new people come in. Wir werden sehen, dass neue Leute people reinkommen. People get saved. Leute errettet werden. People's marriages. Leute, die Ehen von Leuten. Maybe restored or whatever, new marriages and children. Hergestellt werden oder neue Ehen und Kinder. Congratulations to Victoria and Greg. They had their little boy this week. Und Gratulation für Greg und Victoria. Die haben ihr Baby bekommen. And we go forward resting. Und wir werden vorwärts gehen in Ruhe. We're resting because we gave him our cares. Wir sind in Ruhe und in Frieden, weil wir ihm unsere Sorgen gegeben haben. And then we buy that place. Und dann kaufen wir dieses Gebäude. Put a Christian bookstore over there. Cafe house. Christliches Büchergeschäft und ein Kaffeehaus hinein. Restaurant downstairs, bookstore upstairs. Restaurant unten, Büchergeschäft oben. Then we go over there and ask them how much they want for that place. Und dann gehen wir darüber und fragen, wie viel sie dafür wollen. And we just keep going. Und wir gehen einfach weiter. And people and anyway, let's pray. Lass uns beten. Father, let's stand and sing a song. Stehen wir alle auf und singen ein Lied. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. If you died today, wenn Sie heute Abend sterben würden, where would you go? Wo würden Sie hingehen? Would you go to the Lord? Würden Sie zum Herrn kommen? Have you ever received forgiveness from God? Haben Sie schon Vergebung von Gott empfangen? Pray with me tonight. Beten Sie mit mir heute Abend. Take the Lord home with you. Nehmen Sie den Herrn mit sich nach Haus. In your heart. In Ihrem Herzen. Jesus died. Jesus ist gestorben, was buried, wurde begraben, rose from the dead, ist von den Toten auf and ascended to his Father. Und ist zu seinem Vater aufgefahren. He is our Savior. Er ist unser Erretter and our Lord. Und unser Herr. Say, God in heaven, forgive me. Sagen Sie, Gott im Himmel, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Be my Father. Sei mein Vater. Wash me clean. Wasche mich rein. Fill me with your life. Füll mich mit deinem Leben. With your goodness. Mit deiner Güte. I pray. Das bete ich. Lord, and we pray together as a church. Herr, und wir beten gemeinsam als Gemeinde. Help us to walk quietly. Hilf uns, still zu gehen. To be at rest. Und ruhig zu sein. To receive this text from you. Lass uns diesen Text von dir empfangen. These were the words you wanted us to know. Du wolltest, dass wir diese Worte hören. On this Sunday. An diesem Sonntag. We thank you and praise you tonight. Wir danken dir und preisen dich heute Abend. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. Jesus, you are leading us in triumph. Jesus, du führst uns im Triumphzug. And your life is being manifested everywhere. Und dein Leben zeigt sich überall. We want to be a testimony. Wir wollen ein Zeugnis sein. That the world might say, damit die Welt sagen kann, oh, how they love one another. Sieh, wie sehr sie einander lieben. Protect us, Lord. Beschütze uns, Herr. From our adversary. Vor unserem Widersacher. The accuser of the brethren. Vom Ankläger der Brüder. We pray. Das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.